This nation rules the nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Listen. Though I'm done with the liquor and I'm young and my ticker still strong. It ain't long till I'm gone with the flicker. My whole race is gone sick of DNA molecular structure like pieces of puzzles that ain't fitting. My muscles degenerated, my semen sedated from stress and toxic waste. My whole being's mutated. Don't even mention my soul has been gone for so long. I'm feeling like a black hole. Lost my religion and lost touch with my inner self. Being consumed by the flames of a sinner's hell. Stumbling around in a state of mass confusion. And I see no solution but to turn up the music to soothe this. Come on. You don't say. Open my heart, find it out to open my window. Tell Arch, let's echo across the globe from the disco where people sing Julie Driscoll. I see rainbows of many more. In a world that's black and white, you taught to act your type like it's a fact of life. Avoiding the real facts, we spiral downwards and breeding a bunch of spineless cowards. Living in an illusion we define as ours. Nationalism's that kind of prison we assign no power. Desperately clinging unto it until the final hour. I heard someone crying. Well, it was I. I'm feeling tired of lying and denying the obvious. How we making like ostriches, holding ourselves as our hostages. A disgrace to philosophers, and how we'd rather not think about it, cause thinking's a headache. Headache. That's why we avoid it. That's why I'm true. And the pain of it. Thinking's a headache. That's why we avoid it. Reach for my hand and I'll give you my soul. The leaders got headaches, giving the people more headaches. Ain't no need for paramedics. This disease is too deadly. The leaders got headaches, giving the people more headaches. Ain't no need for paramedics. This disease is too deadly. Come on. Hi, herzlich willkommen bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Für euch in der nächsten Stunde am Mikrofon Adrian Barne und Franz Hahnemann. Und das erste Lied heute vom schwedischen Rapper Promo, die zweite Single seines neuen Albums. Das Album heißt White Man's Burden und die Single gerade hieß Headache. Gefeatured bzw. gesampelt ist dort die Sängerin Julie Driscoll. Eine, ich denke, die ist aus den 60ern, 70ern, genau wissen wir das noch nicht. Und in dem Album vom Promo ist ein sehr schönes Booklet dabei, mit sehr schönen Zeichnungen. Zu jedem Lied gibt es eine Zeichnung. Und es steht auch fast zu jedem Lied eine schöne Geschichte drin, so wie es entstanden ist oder einfach was Promo dazu fühlt oder noch mehr dazu denkt. Und so steht zum Beispiel hier bei dem Lied, was wir gerade gehört haben, dass er dem... Oh ja, wer war das eigentlich? Auf jeden Fall dankt er demjenigen, der sich darum gekümmert hat, dass die Rechte an dem Sample bekommen haben, um das zu benutzen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sehr schöne Lyrics. Und wir haben heute noch zwei weitere Neuvorstellungen und ich schließe gleich mal an, nämlich mit der ersten, die wir anfangen, das ist Blumentopf mit Musikmaschine. Und auch die haben in ihrem Booklet verschiedene Infos zu den einzelnen Tracks hineingeschrieben. Und auch hier haben wir eine Information, was gesampelt wurde bei dem Stück, was wir jetzt spielen. Und zwar wurde eine 70er-Jahre-Latin-Platte aus München gesampelt. Und die Jungs haben dann beim Sample-Clearing einfach dort angerufen, haben sich mit denen getroffen, ein Bierchen getrunken und das Sample klar gemacht. Wir sind noch am Anfang der Sendung. Heute geht noch einiges. Mehr Blumentopf. Egal ob du Briefmarken sammelst oder Tracks auf Vinyl, ich bin mir sicher, jeder kennt das Gefühl. Und wer es nicht hat, bei dem läuft was verkehrt. Ich sage, was es ist, lass es mich einfach kurz mal erklären. Yo, es ist das leere Glas oder der Appetizer, der Windstoß in der Flaute für einen Wellenreiter. Es ist daheim sitzen und auf die große Liebe warten oder verliebt sein und nicht schaffen, das hier zu sagen. Es ist der doppelte Aufwand, aber für einen halben Preis. Es ist am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit. Knapp vorbei oder der Griff ins Klo. Und denk bitte nochmal, aber dann nicht mehr so. Oh, es ist der Auftakt, der erste Eindruck. Es ist noch alles drin, längst kein Beinbruch. Es ist denken, dass gut nicht gut genug ist. Hey, Schuster, bitte nochmal du. Es ist wie zur Show fahren mit Auto statt Nightliner. Die erste Seite im Bassbuch für Einsteiger. Es sind Lattentreffer und Einlassmusik auf dem Plattenteller. Es ist Tanzen und Bouncen zu A Cappellas. Es ist verdammt, lass mich nochmal. Der erste Kuss und die Hand im BH. Es ist der Treibstoff, der uns vorantreibt. Beim Basteln an Beats, Hook-Songs und Punchlines. Es ist Silbermedaille und Butterbrot. Der Kellnerjob für 8 Euro als Stundenlohn. Die falsche Rolex aus Plastik und was. So ziemlich alles, nur weil ich das Maximum. Noch mehr, ich weiß, da geht noch mehr. Verdammt, da geht noch mehr. Das ist letztlich alles. Ich glaub, da geht noch mehr. Ich weiß, da geht noch mehr. Verdammt, da geht noch mehr. Das ist letztlich alles. Sind die Sommer zu kalt, die Winter zu heiß. Die Stille zu laut, diesen Jäger zu leis. Mir schwarz, viel zu weiß und warm zu unwohnt. Die Ecke ist glatt und der Kreis zu unrund. Nix zu viel und alles zu wenig. Zu verschieden, der Kontrast zu ähnlich. Ewig zu kurz und der Augenblick zu lang. Ich bewege mit mehr Text, Musik mit mehr Klang. Helden sind mir zu schlecht, Teufel zu nett. Die Ferne zu nah und das Jetzt zu weit weg. Mir ist der Blitz zu dunkel und der Schatten zu hell. Licht zu lahm, Standbild noch zu schnell. Ja, Zufälle sind mir zu gestellt. Der Underground ist kommerziell, Porto intellektuell. Realität ist mir viel zu fake. Wahnsinn zu normal, da muss viel mehr gehen. Da muss noch mehr gehen, das kann doch nicht alles sein. Gestern Kindergarten, morgen schon im Altenheim. Ich weiß, heutzutage hat man's nicht leicht. Jeder trägt sein Problem mit rum und das Gewicht steigt. Ich schreib Raps, wenn ich mich zu viel stress. Nick mit dem Kopf, mit dem Takt und relax. Musik ist für mich mehr als der passende Reim. Es ist international, so wie Lachen und Weinen. Im Club unterwegs oder abends daheim. Es ist meine Medizin und beste Waffe in einem. Musik begleitet mich wie mein eigener Schatten. Ich muss sie hören und auch meine eigene machen. Ich suche für jeden Tag das perfekte Lied. Es gibt kein zu viel, es gibt Back Repeat. Nicht nur Rap-Musik, es gibt so viel mehr. Rap ist nur ein Teich, es gibt so viel mehr. Tauch ein, schwimm los, es gibt viel zu entdecken. Oft findet man Schätze in den hintersten Ecken. Und ich könnte aufhören, wenn ich nicht so durstig wäre. Ich hab nicht alles gehört, ich weiß, da geht noch mehr. Ich glaub, da geht noch mehr. Ich weiß, da geht noch mehr. Verdammt, da geht noch mehr. Das ist letztlich alles. Ich glaub, da geht noch mehr. Blumentopf mit dem Track Mehr von ihrem neuen Album Musikmaschine ist schon im Handel erhältlich, kann ich jedem sehr ans Herz legen. Wir werden auch noch zwei weitere Tracks hören. Wir kommen aber jetzt mal zu einem, bei dem auf jeden Fall auch immer mehr geht als das Maximum sogar, kann man fast sagen. Dendemann, gestern noch in Bremen, heute schon das Album bei uns zu hören. Wir fangen einfach mal an und lassen ihn selber sprechen. Check mal die Rhetorik ab. Ladies and gentlemen, please welcome on the great stage of life. You can applaud if you wanna. Dunderman, the Rhino Rap Titan Dunderman. Dunderman. Greift ihr das Mikrofon und zeigt den Party-People, wie wir die Rhetorik abchecken. Aller Anfang läuft meist ein wenig schief, allerdings nicht dieser, du weißt, jetzt gehen wir tief. Reime sind für mich nur die Geister, die ich rief, auf der Suche danach werde ich zum Meisterdetektiv. Denn der Blanquist schreibt Raps zum Weiterkommen, denn mein Trägerschädel kennt beim Texten kein Pardon. Bist du alt genug, dann checkst du mein Jargon, wenn ich sag, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Das heißt gerade, ups, ich weiß was nun, schmeiß das Teil wieder an und ich geb meinen Scheiß dazu. Kacke, Mist, Haarasches, Exkremente, die Grundzutaten in jedem Text von denen. Alle Zwicke, die Zweifel ersticke ich im Keim. Denn wenn die Mucke läuft, verdammt, dann kick ich den Reim. Augen zu und durch, doch ich nicke nicht ein. Check mal die Rhetorik ab, ich schicke dich heim. Yeah. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Manche nennen mich Volker Racho, manche Dendelissen. Denn sie wissen, mit LaRusso kann man herrlich reminiscen. Schön abhängen und in Erinnerung schwelgen. Meine 26 Kumpels sind immer noch dieselben. Meistens chill ich mit A, E, I, U, U. Ich weiß zwar nicht warum und frage nie wozu. Ich feile und style, Zeile für Zeile. Immer schöne Reihe nach Reile mit Weile, mit Geduld. Und spucke, wieb ich mein Spinnennetz. Hab du es schon gepaid, sobald ich mich hinsetz? Ey, doch viele Faker begreifen es erst jetzt. Wenn ihr schon in der Haie seid, schleif ich noch am Text. Zerrippe das Mic im Eifer des Gefechts. Wenn ich anfang zu spitten, wird der Cypher hier zerflext. Ich fronte nicht, aber nein, niemals ich. Check mal die Rhetorik ab, ich schreib, wie man spricht. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Derbe. Ich weiß selbst nicht wieso, dein Rap ist Poison wie Belbiff Devo. Ich bleib zwar nicht gern hängen auf demselben Niveau, doch war immer noch im Block in Mamas gelben Peugeot. Hab weder Chromfelgen noch Ledersitze und stieg um von Jägermeister auf Jägerschnitzel. Früher wüsste ich über solche Streberwitze, heut bin ich selbst kleinkariert wie Megapixel. Hab zwar vieles gesehen, vieles erlebt, doch bin noch nicht angekommen, denn das Ziel ist der Weg. Und meins ist vielleicht, vielleicht dazu erreichen, für mich den Chef von unvergleichbaren Vergleichen. Das pumpt Saft in die leere Batterie und ist ausschlaggebender als jede Allergie. Check mal die Rhetorik und streng dich an, denn jedes kleine D hat ein großes Ende, Mann. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch gewandt. Mr. Rhetorisch. Mr. Rhetorisch gewandt. Show ist bekannt. Yes, wir hoffen, ihr checkt die Rhetorik und hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Das war also das Lied Check mal die Rhetorik ab von Dendemann. Sein Album heißt Die Pfütze des Eisbergs. Also ein Titel in Dendemann-Manier, erschienen auf Yo Mama, aber theoretisch eigentlich auch bei 4Music, schließlich gehört Yo Mama jetzt zu 4Music dazu. Und es ist eigentlich ein geiles Album, allerdings sind die Beats eher Durchschnitt, aber die Texte hauen das sowas von wieder raus. Deswegen, das ist natürlich subjektiv alles, ne? Mag sein, ja. Ja. Okay. Aber ich stimme an Adi zu. Coast to Coast findet die Beats leider etwas durchschnittlich. Aber wie wir damals bei unserem Interview mit dem Dendemann schon feststellen konnten, der hatte einfach seinen ganz persönlichen Geschmack. Und wir hören jetzt nochmal ein Stück vom Blumentopf-Album Musikmaschine. Wir springen hier hin und her. Und zwar kommt jetzt Was du brauchst. Und danach erklärt uns Dendemann, warum er nicht Schwimmer ist. Egal wo du gerade bist, weil du bereits in der Falle sitzt. Verstecken uns so ein Track nützt nichts, weil dieser Track dich überall kriegt. Kein Witz, du kannst nicht entkommen, probier es aus und flieg davon. Schließ dich ein in Stahlbeton. Und was passiert, du ahnst es schon. Am Ende pfeifst du diesen Song. Ich hab's gesagt, du kannst nicht entkommen. Wir hören nicht auf, wir haben grad begonnen. Und für dich ist Jagdsaison. Fliehen hat gar keinen Sinn. Hörst du erst einmal hin, kannst du nicht mehr entrinnen. Doch glaub mir, ist nicht schlimm. Gib es zu, du weißt ganz genau, wir haben was du brauchst. Du willst mehr, du hältst nicht mehr aus. Wir haben was du brauchst. Du bist drauf und weißt ganz genau, wir haben was du brauchst. Dreh deine Anlage auf, wir haben was du brauchst. Das hier ist der neueste Shit, drum leg ihn ein und pump ihn auf. Super laut, er ist für dich da, wenn du einen Kumpel brauchst. Er bläst die Wut im Bauch raus, wie einst den Bruder raucht. Drum Alter, drehst Volumen auf und er kommt auf Scheiben schwarz wie Tintenfass mit Druck aus deinem Speakerpaar. Ihm ist egal, woher er kommt und was ihr für Sneakers tragt. Er kommt mit Beat und Bass und weckt dich aus dem Winterschlaf. Drum mach dich locker, nick im Takt und er hält dich wach und macht dich fit, wenn du spät nachts im Auto sitzt. Gib ihm nur ein offenes Ohr und Respekt mehr braucht er nicht. Und wenn du grad da draußen bist, den Kopf voll Stress, dann raus damit. Genieße diesen Augenblick und gib es zu, du weißt ganz genau, wir haben was du brauchst. Du willst mehr, du hältst nicht mehr aus. Wir haben was du brauchst. Du bist drauf und weißt ganz genau, wir haben was du brauchst. Dreh deine Anlage auf, wir haben was du brauchst. Yeah. Ey, dieser Track lässt dich nicht mehr los. Doch Junge, scheiß drauf, ist schon richtig so. Dann schaust du in die Sterne voller Fernweh. Mach einfach jetzt die Augen zu, flieg mit, schon kannst du das Meer sehen. Es ist für alle Nachtschwärmer. Das hier ist Happy Hour an der Bar und Freirunde Averna. Jeden ohne Job, der kein Ende sieht, der in der Wohnung hockt, hier ist neue Energie. An jeden, der völlig gestresst in seiner Arbeit sitzt. Das hier ist wie dem Chef zu sagen, was für ein Arsch er ist. Es ist für alle, die pleite sind oder knapper Kasse. Das hier ist noch ein Fuffi finden in der Jackentasche. Das ist für alle, die sagen, dass sie es selbst nicht schaffen. Das hier ist wie ein Tritt in den Arsch, wär doch recht zu lachen. Und noch an alle, die all die Jahre nicht an uns glauben. Der Track ist der Knochen und jetzt kommen dir Hunde angelaufen. Gib es zu, du weißt ganz genau, wir haben was du brauchst. Du willst mehr, du hältst nicht mehr aus. Wir haben was du brauchst. Du bist drauf und weißt ganz genau, wir haben was du brauchst. Dreh deine Anlage auf, wir haben was du brauchst. Wir haben was du brauchst. Wir haben was du brauchst. Jawohl, alle! Das ist 94,0 Radio Ostfriesland und Dende zieht von Disco zu Disco wie Hans Nieswand. Peace. Jawohl, ihr kennt die Leier. Immer das Gleiche mit diesem Dendemeier. Wenn ich mal wieder durchs Gelände eier und mich dabei als lebende Legende feier. Als Selbstläufer, als Einzelgänger und guten Abend brüll wie 100 Mainzelmänner. Ich bin kein Rapper, nur ein Bluesänger auf Abwegen. Bin kein Rebell, nur ein Fußgänger auf Radwegen. Bin kein hartnäckiger Wadenbeißer. Bin kein Freischwimmer, ich bin Bademeister. Ja, schau mir das Geschehen vom Beckenrand an, bis ich, sagen wir mal, zu checken anfange. Denn manche schwimmen mit, manche gegen den Strom. Doch ich frag, schwimmen wir noch oder leben wir schon? Ich bin durch damit, es hat sich ausgeschwommen. Könnte ich dafür endlich mal Applaus bekommen? Ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich bin ich angekommen. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Song. Ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich bin ich angekommen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Song. In diesem Freibad, das sie Leben nennen, lernt man als Bademeister praktisch jeden kennen. Bevorzugte Stile sind Brust oder Kraul, doch auch dafür sind viele zu lustlos und faul. Machen die Boje, lassen sich treiben, würden bis sie schrumpelig sind, im Nassen drin bleiben. Ich hol sie gern raus, doch kann das nicht entscheiden. Außerdem kommt noch dazu, kann ich Wasser nicht leiden. Und sollte ich doch einmal ins Becken springen, da dann nur, um dich aus dem Schlamassel wegzubringen. Ich hab unterm rechten Arm Rettungsring und mit dem linken mach ich einen auf Schmetterling. Egal wie fett es klingt, es ist eine starke Droge und davon loszukommen bleibt eine harte Probe. Ich schwimm nicht mehr, check meine Garderobe, da findest du alles, nur keine Badehose. Es ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich. Endlich bin ich angekommen. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Es ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich bin ich angekommen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Ja, ich schwimmte, schwamm und schwamm. Bin endlich angekommen. Endlich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Hansen und Kowalski sind am Start. Digi Dendemüller hat die Tracks parat. Ich frag euch Leute, was geht da? Seid ihr da? Ja, ja, ja. Man könnte meinen, ich hätt's erst gerade entdeckt. Doch Chlorwasser hat immer schon so fade geschmeckt. Ich sitz auf meinem Turm, hab die Lage gecheckt und fühl mich damit wohl wie die Made im Speck. Ich sag es direkt, auch ich hing im Wasser rum. Es klingt unfassbar dumm, doch bestimmt ist das der Grund, dass mir die Sache heute stinkt wie nasser Hund. Ich bin endlich nicht Schwimmer, Chicka-Ching, der Rasser kommt. Es ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich bin ich angekommen. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich bin ich angekommen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Das war der Bademeister Dendemann mit dem Track Endlich nicht Schwimmer von seinem aktuellen und neuen Album Die Pfütze des Eisbergs. Und wir werden jetzt nochmal jeweils einen Track von dem Blumentopf-Album Musikmaschine und von dem Dendemann-Album anhören. Und abschließend bleibt eigentlich nur zu sagen zu den beiden Alben, dass es da mal wieder schwer war, die Tracks auszusuchen. Ihr solltet euch das auf jeden Fall nochmal genauer anhören und gegebenenfalls auch einen kaufen. Wie hat es dir denn gestern gefallen so auf dem Konzert? Dendemann war natürlich mal wieder der Hammer. Er ist einfach ein perfekter Performer und eine Mischung aus Entertainer und Rapper. Sehr gut. War ein bisschen, wer beim Konzert war in Leer mit DJ Mirko Machine. Die Show, die er jetzt auf der aktuellen Tour macht, ist ein bisschen anders, weil der DJ nicht so eine starke Persönlichkeit ist, ist sie vielmehr noch auf Dendemann zugeschnitten. Und es war eine schöne Sache. Und Vorgruppe waren Static und Nat Ill, Denmark's Finest. Ich denke mal, auf die werden wir in der Sendung auch nochmal zu sprechen kommen. Ja. Gut, dann hören wir jetzt zum Abschluss der beiden Neuvorstellungen nochmal an Blumentopf mit dem Track Schweiß und auch ein Lied, das sich mit dem Körper beschäftigt, von Dendemann, Inhalation. Ja, mein Leben ist ein Rough Mix, aber das macht nix, denn es rockt so wie es ist, also fuck it. Clubs, Longdrinks und Frauen sind der Shit, deshalb dreh ich manchmal so lang auf, bis es flippt. Gib mir nur ein Freigetränk und dann liegen wir zwei auf der gleichen Frequenz. Doch es gibt nix, das ich ausfaden muss, drum bleib ich auch mal trocken und raus aus den Clubs. Denn Alk tut bei Stress eh nichts Gutes und ein Problem gehört gelöscht, nicht gemutet. Yeah. Darum regel ich das, was mich nervt. Und dabei ist die Frage wirklich nie, wie viel Herz. Es ist immer das Ganze, das hier drin steckt. Denn nur so hat's auch einen Sinn und einen Effekt. Ich lieb, was ich tu, achte drauf, dass ich upsafe. Geb 100% und euch das letzte Update. Yeah. Yeah. Check das aus, yo. Alles stinkt nach Schweiß, yo. Das Studio, mein Shirt, alles stinkt nach Schweiß. Mein Hotelbett und deine Freundin stinkt nach Schweiß, yeah. Backstage-Raum und Tourbus stinkt nach Schweiß. Unser Fame und Erfolg, der stinkt nach Schweiß. Das Studio, mein Shirt, alles stinkt nach Schweiß. Das Hotelbett und deine Freundin stinkt nach Schweiß, yeah. Backstage-Raum und Tourbus stinkt nach Schweiß. Unser Fame und Erfolg, der stinkt nach Schweiß. Ja, bei mir läuft nicht immer alles glatt. Manche meinen, dass ich einen Knacks hab. Doch fuck it, ich hab wenigstens Charakter. Es braucht mehr als ein paar Kratzer, um mich aus der Bahn zu werfen. Schlechte Vibes können mir nicht den Tag verderben. Viele nennen mich altmodisch und kennen die Tradition nicht. Doch hier kommt einer, der den richtigen Ton trifft. Ich seh die Leute sich streiten, nur wegen Äußerlichkeiten. Ich schau nicht auf die Hülle, ich lese zwischen den Zeilen. Das Leben ist wie eine Single, alles hat seine zwei Seiten. Du kannst es drehen und wenden, aber nicht rewinden. Es ist nicht mein Problem, wenn das viele nicht verstehen. Wenn's nicht deutlich rüberkommt, liegt der Fehler beim System. Das Mic ist mein Crossfader und ich mische mich ein. Wenn mir irgendwas nicht passt, kann ich dickköpfig sein. Ich will die Scheibe am Rotieren sehen. Ich scheiß auf Galileo. Jetzt wird's heiß hier drin. Verdammt, der Schweiß ist unser Deo. Das Studio, mein Shirt, alles. Stinkt nach Schweiß. Mein Hotelbett und seine Freundin. Stinkt nach Schweiß. Yeah. Backstage-Raum und Tourbus. Oh. Stinkt nach Schweiß. Unser Fame und Erfolg, der. Yeah. Stinkt nach Schweiß. Das Studio, mein Shirt, alles. Stinkt nach, yeah, nach Schweiß. Das Hotelbett und seine Freundin. Stinkt nach Schweiß. Yeah. Backstage-Raum und Tourbus. Stinkt nach, oh, nach Schweiß. Unser Fame und Erfolg, der. Yeah. Stinkt nach Schweiß. Ja, mir fiel nur selten etwas in den Schoß. Also krempel ich die Ärmel hoch. Mein Herzschlag ist mein Metronom. Ich nehm kein Blatt mehr vor dem Mund, ich nehm Megafon. Geld ist nicht der Wert, an dem ich messe, ob sich etwas lohnt. Manchmal stürzt sich alles auf mich zu. Gib mich breit, wenn die Scheiße von allen Seiten kommt. 5.1. Ich nehm meinen Weg, zieh mein Ding durch. Wenn mein Atem nicht langt, Herr Mann, dann wechsel ich die Spur. Holt die Luft, bevor es wieder losgeht. Fehler muss man hinnehmen, das Leben ist ein One-Take. Und überall, wo man hinguckt, ist Input. Mein Hirn ist ein Sieb und mein Output siebt Druck. Mein Lebensrhythmus ist für die meisten Offbeat. Ich leg mehr Wert auf die Richtung als auf den Topspeed. Das Taktgefühl braucht man nicht nur, wenn man Songs schreibt. Wir rocken Mics noch mit Schweiß, fick den Show-Scheiß. Yeah. Das Studio, mein Shirt, alles. Stinkt nach Schweiß. Mein Hotelbett und seine Freundin. Stinkt nach Schweiß. Yeah. Backstage-Raum und Tourbus. Stinkt nach Schweiß. Unser Fame und Erfolg, der. Yeah. Stinkt nach Schweiß. Das Studio, mein Shirt, alles. Stinkt nach, yeah, nach Schweiß. Das Hotelbett und seine Freundin. Stinkt nach Schweiß. Yeah. Backstage-Raum und Tourbus. Stinkt nach, oh, nach Schweiß. Unser Fame und Erfolg, der. Yeah. Stinkt nach Schweiß. Inhalation. Inhalation. Mir scheint, dass die Leute immer öfter vergessen. Ich hab diese Rap-Suppe mit Löffeln gefressen. Ich greif zum Mic und reiß ein vom Leder. Doch ich halt mich für den letzten Scheiß-Leistungsträger. Wenn ich den besseren, den tighteren Reim spuck, hinterlässt es in den Fressen schon einen bleibenden Eindruck. Doch immer noch scheint derbe ungewiss, wer auf Deutschlands Bühnen die Pferdelunge ist. Andere Namen zu nennen wäre schon beschiss. Deswegen wird, was immer in die Quere kommt, gedisst. Nein, es gibt keinen fairen Kompromiss, weil ich entscheid, wie viel mehr davon du kriegst. Was sehr Besonderes, extraordinär. Ein reiner Titan, der Rap zum Sport erklärt. Einer, der nur sich das letzte Wort gewährt. Es sei denn, die Crowd gibt ihm jetzt sofort ein Yeah. Yo, so präzise, genau. Ich hab die Mikrodisziplin und stell diese zur Schau. Ich will, dass jeder hört, im direkten Vergleich. Deine Booster hat so grad mal zum Mic-Checken gereicht. Die Effekttasche rein und den Dreck lass ich sein. Mein Publikum buht nicht rum, es checkt, was ich mein. Hol tief Luft, Mann, du wirst sie brauchen. Inhalation. Wir gehen jetzt Tiefsee tauchen. Inhalation. Hol Luft, wenn du denkst, du kannst mich blenden. Wie die Kids, die Geld für Raps vom Band verschwenden. Was du kannst, ist die Playback-Show ganz beenden. Der große Rockhaus kommt in 26 Bänden. Ich hab das Repertoire komplett vom A zum Z. Nach so einer Show haust du dich einen Tag ins Bett. Du kriegst einen blauen Kopf und ringst um Sauerstoff. Zieh mal lieber ganz dringend auf den Bauernhof. Mir reicht eine Zahnbürste und zwei Paar Socken. Setz mich in den Bus und ich werd weiter rocken. Egal wie heiser ich klinge, die reibeiserne Stimme macht deinen Druck, als ob es leiser nicht ginge. Denn ich bin mit meinem Mikro eins geboren. Seitdem liefer ich Rap in seiner reinsten Form. Die größten Kritiker mit den gemeinsten Ohren sagen, damn, Dende ist für diesen Scheiß geboren. Er hat Rhymes galore, er hat Luft für drei. Ein Klacks für mich ist für andere Schufterei. Sieh nochmal, ich hab genug dabei. So fresh, du wirst vom ersten Zug schon high. Jeder Auftritt ist für Rap ne Sternstunde. Ich dreh im Laufschritt durch den Club ne Ehrenrunde. Junge, atme doch nicht hyperventilieren. Inhalation. Ja, du, was geht mit dir? Mikrofon, ein Mikrofon, ein Bibi-Mikrofon. Ein Mikrofon, ein Beat auf Rotation. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Die Sendung mit fetten Beats und lyrischem Tiefgang. Yeah. Beweisstücke, gerade eben gehört, Schweiß von Blumentopf. Ein, würde ich sagen, absoluter Hammer-Track. Auch vom Album mit der beste. Killer. Und vom Dennemann haben wir gehört, Inhalation. Noch ein sehr nettes Detail zum Dennemann-Album. Wir haben gerade den Cut gehört, Inhalation. Der ist von David P. gerappt. Und dementsprechend hat Dennemann den Main-Concept-DJ, DJ explizit, die Cuts machen lassen. Und so ist es bei allen Samples, dass der jeweilige DJ zu dem Rapper gehörenden, zum Sample gehörenden Rapper, der DJ, den Cut gemacht hat. Ne? Ich glaube, jetzt haben es alle verstanden. Das verdient Respekt, finde ich gut. Genau. Also wir haben euch jetzt zwei Alben vorgestellt. Dendemann-Album überzeugt vor allem einfach durch Dendemann. Das Blumentopf-Album, was durch die Vielfalt überzeugt. Was wir euch jetzt nicht vorgespielt haben, was aber wirklich sehr, sehr hörenswert ist, ist zum Beispiel der Solo-Track vom Holundermann, ein Lied, das Skaten quasi in den Vordergrund stellt oder das über das Skaten geht. Aber da sind so viele mehrdeutige Sachen drin. Da geht es übers Leben und über die Musik und über Hip-Hop auch noch gleichzeitig und übers Skaten. Ich denke, das werden wir auch nochmal in der Sendung spielen. Heute ist kein Platz mehr dafür. Wir haben nämlich heute auch noch einiges mit euch vor. Und zwar beginnen wir jetzt mal mit einer Verlosungsrunde. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ganz Tollen an, aber mit dem nicht ganz so Tollen. Und zwar haben wir eine CD für euch zu verlosen. Ja, besser gesagt, zwei CDs. Ne, wir haben halt noch was Cooleres danach. Aha, noch was Cooleres. Und zwar haben wir hier das neue Mixtape Opium 2 von dem Rapper Razul. Da kommt original von der Gruppe Square One. Okay. Aus München. Da ist er auf jeden Fall her bekannt, aber ist ja schon einige Zeit auf Solo-Wegen unterwegs. Ja. Das haben wir hier zu verlosen auf CD, das komplette Mixtape, Original-Cover, Original-CD. Und dazu schicken wir noch ein Interview mit oder geben wir ein Interview mit, das mit ihm geführt wurde, auch auf CD. Also falls da Fans draußen sind, die sollten sich darum kümmern, oder? Genau. Das Album wurde produziert von Monroe, der ja ursprünglich aus Ostfriesland kommt. Schaschlik, der auch für Curse schon einige Beats gemacht hat und einigen anderen. Wer dieses Album auf CD haben möchte, der ruft uns an im Studio und zwar jetzt unter der Telefonnummer 04921, das ist dann die M der Vorwahl und danach kommt noch die 915576. Sagen Sie nochmal durch, Telefonnummer 04921 915576. Ruft hier im Studio an und besorgt euch das Razul Album. Genau. Und habt ihr einiges an Zeit für? Denn jetzt kommt das mal ein altes Stück von Blitzmob, und zwar von der Blitzmob-LP Die Organisation 1995. Da sind alle möglichen Rapper dabei, die stelle ich euch jetzt nicht alle im Detail vor, denn das machen sie selbst. Wir hören einfach die A-Seite dieser wunderschönen Doppel-LP. Da kommt erst ein Intro, wo alle vorgestellt werden im typischen Style für die damaligen Zeiten in Rap-Deutschland. Und danach ein 18-minütiges Stück, wo jeder Rapper seinen Part erhält. Coast to Coast. Ein Taxichauffeur, ein hübsches Mädchen, ein gut gekleideter Geschäftsmann, ein paar sportliche Typen. Sie alle wirken absolut harmlos, aber es sind die gefährlichsten Menschen, denen sie je begegnet sind. Sie sind der Blitzmob. Sie fragen nicht, für wen oder was sie es tun. Sie fragen nur nach dem Preis. Der Blitzmob, die Organisation. In den Hauptrollen Volkmar Lange als Imperator. Er war der Beste im Eliminieren von MCs. Sie werden ein Krüppel bleiben. Finden Sie sich damit ab. Doch dann verschwand er im Weltraum. Komm ich wieder zu unserem Verein zurück. Daniel Schluger als Fedor Gladiator. Ich habe hier was zu sagen. Sie waren Partner. Sind Sie Mitglied der Organisation? Sie waren Freunde. Bis man ihnen ein besseres Angebot machte. Jetzt bist du pensionsreif. Michael Rick als Captain Future. Der Mann, der die Zukunft schon morgen kennt. Robert Möller als D-Tech Slow, der Boss von T-Promotion. Der CIA trägt 11% unserer Gesamtkosten. Einer Privatfirma, die Spezialagenten auf BMX-Rädern ausbildet. Achtung, Achtung! Der Besitzer Detlef Rick als Rick-Ski, der Reimexperte. Die behaupten, ich wäre ein Psychopath. Bochum, ein netter Kerl. Ich war davon überzeugt, dass das, was wir machen, wichtig ist. Ich bin's immer noch. Das A-Team, verrückte Pazifisten, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Wo bleibt die Moral, wenn man nicht mal seinen besten Freund in die Luft jagen darf? Sebastian Greenberg als SBG. Ein als französischer Botschafter getarnter Agent in New York. Frederik Hahn als Coach, Kopf eines Heidelberger Chemiekonzerns. Wir starten hier gleich ein Höllenspektakel. Von kannst du zählen, Charlie? STF, ein bossbesessener Fernsehmoderator und zwei verwegene Haudecken. Passiert Ihnen das nicht, dass der deutsche Fußball wieder sauber ist? Komm, bring den Irren vom Platz. First Down, sechs Top-Agenten aus Brighton. James, ich brauche dich. England. Oh. Russell D. Cole als King Grand. Tell me, how do you like Germany so far? Anführer einer 40-köpfigen Räuberbande in New York. Nils Robitzky als Storm. Selbst der Quad haben nicht mehr weibliche Fans. Der Typ, den ich kennengelernt habe, dieser Breakdance. Ihre Loyalität gehört dem, der am besten zahlt. Sie sind alle Idealist. Sie sind der Blitzmob. Mann, das bringt eine Menge Kies. Das brauchst du mir nicht so sagen. The only real dope. Wir sind hier, um dir zu helfen. Und soll ich dir noch was sagen? Wir möchten, dass du dich uns anschließt und Mitglied unserer Organisation wirst. I'm grabbing it and stabbing it with the Royal Johnson. No need to hold my tongue because the king does what he wants. Stunts and blunts are smoked on a daily basis. Girls are changed every day for new faces. Certain women's groups wanna mace this. I pull on my pants and show my ass and say, taste this. I'm short and stocky, but my hair ain't greasy. I run a shit and I'm from Flappin', so my name ain't easy. So bow to this crazy West Indian and give a cheer. The king is here. The mob, roll with the mob, the mob, yeah. von der dunklen Seite der Macht. Frequenz 80,8. Mission beendet. Klingon Battle Cruiser erfolgreich zerstört. Beginne intergalaktischen Anflug mit 98,9 BPM und bin pünktlich zum Planet Rock zurück. Stopp! Denn dies ist kein Foxtrot. Hier ist die Stimme des Imperators aus dem Hause des Blitzmord. Ein reißender Fluss, wenn jeder Song ist ein Genuss. Manifestiert und geprägt in der Form des Idealismus. Der Mord, der Zusammenstoß, bekannt als Mysterium. Begeistert das Publikum, erweitert dein Spektrum. Keine Verbrecher, keine leeren Versprechen. Keine Veröffentlichung auf Biegen und Brechen. Startschuss ohne Kompromiss, wenn du läufst und denkst, ich wäre deine Nemesis jetzt. Deine Tage sind gezählt, du hast mich durch dein Ohr bereits als Albtraum gewählt. Erwache und lache, postiere eine Wache, kauf dir eine Knarre, doch ich bin Tatsache. Real aus reinem B-Boy-Material, du hast keine Wahl. Hier ist Tator, stopp! Hier ist Tator, stopp! Ist Imperator zum Blitzmord. Ich habe hier eine Organisation. Wir investieren überall. Breiten uns überall aus. Wir schalten uns mal kurz ein in den Blitzmob, die Organisation. Der Track geht gleich weiter, aber da er bis zum Ende laufen wird, schalten wir uns kurz dazwischen. Das Razul-Album ist noch da. Ja, wer es noch haben will, ruft an. Aber ihr könnt auch oder sollt auf jeden Fall noch aus einem anderen Grund anrufen. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Coast-Style für den nächsten Aufkleber. Ihr kennt unsere Aufkleber hoffentlich, die in der Stadt rumkleben und in Ostfriesland. Also ehrlich gesagt haben wir ja schon wieder, oder schon sogar seit einer Weile, mehr als ein Dutzend Styles auf Lager, aber wir wollen was hier aus Ostfriesland, weil bis jetzt haben wir einen Maler aus München, einen aus Leipzig, einen aus Wolfsburg und wir machen ja schließlich hier in Ostfriesland Musik, also kommt ran. Genau, und als kleines Lockmittel haben wir für Leute, die gerne Bier trinken, ein besonderes Schmankerl zur Belohnung, wenn sie uns einen Style einsenden. Und zwar ein Original Augustiner Oktoberfest Bier, 0,5 Liter in der schönen bauchigen Glasflasche. Mit wunderschönen Cover, mit wunderschönen Geschmack, das geht runter, das... Mann, Mann. Mhm. Ja. Und genau, malt uns einen Style. Am besten steht da drauf Coast oder Coast Radio. Ihr könnt euch das Format, das wir uns ungefähr wünschen, auf den Aufklebern angucken. Es ist nicht das typische Wandformat, also viel breiter als hoch, sondern ja, auch ein bisschen hoch sozusagen. Ja, schaut es euch einfach an. Ihr könnt uns dann kontaktieren über zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse. Die lautet coast2coast@gmx.net. Das 2 ist eine 2. Oder über die Internetseite coastradio.de. Oder ihr ruft an im Studio unter der Telefonnummer 04921 915576. Am besten macht ihr das dann, wenn wir auch senden. Genau, wir freuen uns, wenn da bald was zustande kommt. Und ja. Jetzt können wir im Prinzip schon auf Wiedersehen sagen. Genau. Oh, ihr könnt ja nochmal anrufen wegen dem Rasul-Album und ansonsten in 14 Tagen um 21 Uhr Mittwochabends wieder Radio aus Friesland einschalten für Coast to Coast. Genau. Adrian Bahne und Franz Hahnemann verabschieden sich. Macht's gut. Hey. Tschüss. Also meine Reime, die ich meine und verfeine. Bevor ich sie reime, in das Mikrofon der Organisation genannt Blitzmoch. Die wären warm wie zwei Job. Doch mit der Zeit wird es sich doch für die Zeit, Zeit sich zu verändern. Mit der Zeit sehe ich mehr Länder und Kulturen. Suche nach Spuren der Hip-Hop-Kultur und seiner Bewegung. Mit Schwung fange ich an, gehe voran mit Taten rein und ganz ohne Zwang. Denn ich bin Gründer und Vorstand der Organisation der interkontinentalen Rap- und Biber-Union. Im Ritzerbund, globalen Hip-Hop-Untergrund. Von New York bis Paris, Köln, Heidelberg bis Breiten, Grad Null. Vom Äquator bis auf den Südpol, steht bereit mit dem Blitz als Symbol. Al Capone, Vito Corleone, als Patrone, keine Kanone, reich uns Mikrofone. Denn wir stehen für Hip-Hop mit Charlie Parker für Biber. Bis dahin und dann Stopp, Blitzmob. Direkt aus dem Hauptquartier, dem Blitzlabor, meldet sich jetzt Rob Gerichter und ergreift das Wort zur Organisation. Dem Blitzmob, der Hip-Hop, Camorra. Kommt herauf zum Thron der Organisation. Ohne Aggression erklärt die Situation. Mit dem Reim als Munition und der Stimme als O-Ton richte ich die Nachricht an die ganze Nation. Gefährlich wie ein Skorpion, geheim wie der Spion. Vermittel ich euch jetzt die Blitzmob-Mission. Genau wie die Camorra sind wir straff organisiert. Diszipliniert und vom Labor aus dirigiert. Informationen routiniert archiviert. Reime, Beat, kodiert und dekodiert. Das ganze Gesicht, kein Beat geht durch die Maschen. Es ist unsere Pflicht, mit Innovation zu überraschen. Wir arbeiten Schichtpflicht, nicht ohne Rücksicht. Behalten die Umsicht in jeder Hinsicht. Tritt zurück und übe mehr Vorsicht, wenn Rob der Richter für den Blitzmob spricht. Main dream alive and strive to provide. find a positive vibe. Before you make a stride, you gotta choose a side. Yeah, hip hop, and you don't stop. Do the break of dawn as we go on and on and on and on. Talk to you about the union. What about the union? I don't want to talk about these guys. These guys are making a lot of money, man. I think you should be down with this. Verdammten Seelen. Wisst mysteriöse Mordfälle und Rätsel, die ungelöst. Es regiert eine Bande, die gegen jedes Gesetz verstößt. Vor Sonne ist es Schatten, genau das ist der Blitzmob. Mehr Verbrechen auf dem Gewissen als die Bücher von Hitchcock. Torch, der Chemiker, ihr kennt mich aus dem Fernsehen. Doch hinter den Kulissen spürt man den wahren Wind wehen. Ich werde verfolgt, dort steht ein Informant. Ich habe ihn sofort erkannt, der Blitz hat seine Augen ausgebrannt. Wer was über die Verschwörung weiß, der schweigt und opfert selbst sein Leben für die Fürsten der Dunkelheit. Die Organisation, niemand kennt ihren wahren Plan. Politiker fürchten die Willkür und den Wahn. Manchmal kommt es vor, dass sie in mein Labor vordringen und zwingen mich zu singen in ihrem Teufelschor. Ihre Lieder sind so kühl wie die Nacht selbst. Sie lachen Freudentränen, wenn du dich ihnen entgegenstellst. Kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Sie rochen das Fleisch und die Knochen, die gebrochen. Sie reißen und schlucken und zerren an Muskeln und Sehnen. Haben Freude am Quälen, eigentlich darf ich's nicht erzählen. Denn der Blitzmob allein trägt die Macht. Ich bin nur der Hüter des Lichts für die Herrscher der Nacht. Jetzt sagt mir endlich mal, wer von euch will den Blitzmob eigentlich aufhalten? Hm? Willst du ihn aufhalten? Oder du? Ha, Junge. Ihr habt euch geschnitten. Blitzmob, die Organisation. Unaufhaltsam. Die Organisation weiß vielleicht nicht, wer ihr seid, aber wer ich bin, das wissen die genau. Und ich möchte nicht von 6 Amateuren abhängig sein, wenn ich es mit denen und mit meiner Dienststelle aufnehme.